Ich hab mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren Vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt, mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Denn eher dorre meine Hand, eh ich in Sklavenunverstand der Geisel mich sollt fügen. Sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette eins denn zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei. Dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen.